Der Vorhang ist zerrissen, sagte uns gerade Daniel Weinberg so eindringlich, wie er in gewisser Weise auch für uns heute Abend gerissen ist. Inge Brück und Katja Epstein beginnen nun das gemeinsame Lied von Christus, dem Sieger. Christus vincit. Dabei wird jeder einige ganz persönliche Worte in seiner Muttersprache zum Thema dieses Abends sagen. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christus siegt, Christus regiert, Christus herrscht in Ewigkeit.